Ein deutsches Märchen. Das Geschenk der Weisen. Es war einmal in einer kleinen Stadt in England. Da lebte ein Paar, James und Della. Und beide waren wirklich sehr verliebt. Als das College vorbei war, bekam James einen Job als Schreibkraft in einem Zeitungsverlag. Er hatte nun ein Gehalt von 50 Pfund pro Monat. Und voller Freude beschloss er, um Dellas Hand anzuhalten. Della, ich liebe dich seit dem Tag, an dem ich dich zum allerersten Mal gesehen habe. Und ich möchte bis ans Ende der Zeit in dich verliebt sein. Ich möchte mit dir alt werden, Della. Willst du mich heiraten? Oh, James, ich möchte auch mit dir alt werden. Ja, ich will dich heiraten. Und so heirateten James und Della in einer kleinen Feier. James mietete eine möblierte Wohnung für 8 Pfund pro Woche. Und das Paar war glücklich und zufrieden. Es schien, als ob ihre Liebe füreinander immer stärker würde. Die Dinge liefen gut, bis eines Tages eine Rezession ausbrach und James' Gehalt auf 40 Pfund schrumpfte. Meine Liebe, wir werden das durchstehen. Sorge dich nicht. Natürlich, mein Schatz. Solange ich dich an meiner Seite habe, gibt es nichts, was mir Sorgen machen würde. Und so lebten sie ein einfaches Leben als Ehemann und Ehefrau und hatten gerade genug, um über die Runden zu kommen. Bald war Heiligabend. Die Straßen von London waren schneebedeckt, die Geschäfte mit Lichtern geschmückt und die Häuser mit Weihnachtsbäumen. Della durchsuchte ihre Handtasche, um herauszufinden, wie viel Geld sie noch hatte. Ein Pfund und 85, 86, 87 Pence. Das ist alles. Oh, und morgen ist Weihnachten. Was mache ich nur? Das ist nicht genug. Nun, es gab aber zwei Besitztümer des Paares, auf die beide sehr stolz waren. Einmal war da James' goldene Uhr, die sein Vater an ihn weitergegeben hatte und die sein Großvater an seinen Vater gegeben hatte. Und dann war da Dellas Haar. Dellas schönes, braunes Haar reichte bis unter ihr Knie und war fast wie ein Schmuckstück für sie. Man muss tun, was man tun muss. Ein wenig nervös stand sie schnell auf und einige Tränen schossen ihr in die Augen. Della wischte sich die Tränen vom Gesicht. Sie setzte ihren alten braunen Hut auf. Sie huschte aus der Tür und die Treppe zur Straße hinunter. Wenig später schon stand sie vor einem Laden. Hier ist es. Entschuldigung, wollen Sie mein Haar kaufen? Warum nehmen Sie nicht Ihren Hut ab und lassen mich einen Blick werfen? Della nahm ihren Hut ab und zeigte ihr braunes Haar. Die Dame hob die Strähne mit geübter Hand an und nickte zustimmend. 20 Pfund. Gut, die nehme ich. In den nächsten Stunden war Della in den Straßen von London unterwegs und suchte nach dem perfekten Geschenk für James. Und endlich fand sie es. Das sieht aus, als wäre es extra für James gemacht worden. Das war eine schlichte Uhrenkette aus Platin, die ihren Wert aus dem edlen Material gewann und keine unnötigen Verzierungen brauchte. So, wie das bei allen guten Dingen der Fall sein sollte. Die ideale Kette für James' goldene Uhr. Ohne viel nachzudenken bezahlte sie 21 Pfund und eilte mit den restlichen 87 Pence nach Hause. Um 7 Uhr wurde der Kaffee gekocht und die Pfanne auf der Herdplatte war heiß und bereit, um die Koteletts zu braten. Della hatte sich die Haare zu Locken zusammengerollt, so dass sie aussah wie ein Schuljunge. Zumindest dachte sie das. Wenn James nicht davonläuft, bevor er mich ein zweites Mal ansieht, wird er sagen, ich sah aus wie ein Chormädchen. Aber was soll ich tun? Oh, was hätte ich denn mit 87 Pence machen sollen? Plötzlich hörte sie seine Schritte auf der Treppe und wurde für einen Moment ganz fahl. Bitte Gott, lass ihn denken, dass ich immer noch hübsch bin. Bitte. Die Tür öffnete sich und James trat ein. Er sah schmal und sehr ernst aus. Als er Della ansah, blieb er stehen. Seine Augen waren auf sie gerichtet und es war ein Ausdruck in ihnen, den sie nicht verstehen konnte. Und das erschreckte sie. Sie stand gleich vom Tisch auf und ging zu ihm hinüber. James, Liebling, sieh mich nicht so an. Ich habe meine Haare verkauft, weil ich Weihnachten nicht ohne ein Geschenk dastehen konnte. Es wird doch alles nachwachsen, das weißt du. Meine Haare wachsen furchtbar schnell. Aber James antwortete nicht. Sag frohe Weihnachten, James, und lass uns glücklich sein. Du ahnst nicht, was für ein wunderschönes Geschenk ich für dich habe. Du hast dir die Haare abgeschnitten? Ja, abgeschnitten und verkauft. Hast du mich denn so nicht genauso lieb? Ich bin ich, auch ohne meine Haare, nicht wahr? James sah sie mit ernstem Gesicht an. Versteh mich nicht falsch, Della. Ich glaube wirklich nicht, dass ein Haarschnitt, eine Rasur oder ein Shampoo meiner Liebe zu dir im Wege steht. Aber wenn du dieses Geschenk auspackst, wirst du vielleicht verstehen, warum ich zunächst ziemlich verblüfft war. Della riss die Verpackung auf und als sie die Schachtel öffnete, stieß sie einen Freudenschrei aus. Oh, wow! Aber ihre Freude war nur von kurzer Dauer, denn das Geschenk bestand aus einer Sammlung von Kämmen, die Della seit einiger Zeit in einem Schaufenster bewundert hatte. Wunderschöne Kämme aus reinem Schildblatt mit juwelenbesetzten Rändern. Sie waren teuer und Della hatte sich nach ihnen gesehnt, ohne aber zu hoffen, dass sie sie je besitzen könnte. Und jetzt gehörten sie ihr. Aber die wunderschönen Locken, die sie hätten schmücken sollen, waren verschwunden. Sie hielt sie ganz fest und blickte mit tränenreichen Augen und einem Lächeln auf. Meine Haare wachsen so schnell, James. Und dann sprang Della wie ein kleines Kätzchen auf und rief. Oh, oh, James, du hast dein schönes Geschenk noch nicht gesehen. Sie überreichte ihm voller Vorfreude sein Geschenk. Ist die Uhrkette nicht total schick, James? Ich habe überall in der Stadt gesucht, um sie zu finden. Du musst jetzt 100 Mal am Tag nach der Uhr schauen. Gib mir deine Uhr. Ich möchte sehen, wie es aussieht. Anstatt zu gehorchen, fiel James auf die Couch und legte seine Hände unter den Hinterkopf und lächelte. Della, lass uns unsere Weihnachtsgeschenke beiseite tun und sie eine Weile behalten. Sie sind zu schön, um sie jetzt schon zu benutzen. Was meinst du? Ich habe die Uhr verkauft, um Geld für den Kauf der Kämme zu bekommen. Da war plötzlich Stille im Raum, bis James widersprach. Und jetzt, denke ich, braten wir die Koteletts. Della lief auf ihn zu und umarmte ihn fest. James drückte sie zurück. Oh, ich liebe dich so sehr, James. Ich liebe dich noch mehr. Jeder von euch kennt sicher die Geschichte von den drei Weisen, die Geschenke für das neugeborene Jesuskind brachten. So begründeten sie den Brauch, zu Weihnachten Geschenke zu machen. Da sie so weise waren, waren ihre Gaben zweifellos gut ausgewählt. Aber die einfache Geschichte zweier Liebender in einer Wohnung in London die die größten Schätze ihres Hauses unüberlegt füreinander geopfert hatten, ist wohl die lehrreichste von allen. Sie sind die wirklichen Weisen.